Baby, ich vermisse dich, wie gern würde ich noch einmal deine Hand nehmen. Dich ansehen und sagen, dass ich dich liebe, es tut verdammt weh. Die Zeit hat alle Wunden, doch es ändert nichts. Wir haben uns damals geschworen, dass es für unsere Liebe keine Grenze gibt. Wir gehen gemeinsam diesen Weg, ich konnt's leider nie verstehen. Mich interessierten nur Weiber, ich wollte Fame. Damals hab ich's nicht erkannt, aber heute bin ich ein Mann. Die Beziehung verlief im Sand, weil ich dich damals nie verstand. Nein, ich hab dich nicht geschätzt, es scherte mich nen Dreck, was du denkst oder fühlst. Und heute bist du weg, damals sagte ich, dass du billig bist, das bist du nicht. Ich war ein Typ, der keine Rücksicht nimmt, heute will ich, dass du glücklich bist, auch wenn es ohne mich ist. Was Besonderes du bist, ist, ich vermiss dich, einen Lichtblick, den gibt's nicht. Und wenn ich's ändern könnte, dann würde ich's tun, doch die Vergangenheit sollte ruhen. Yeah. Vielleicht seh ich dich nie wieder, mein Schatz. Ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich, mein Schatz. Ich vergieße eine Träne, ich schäme mich nicht. Ich bin immer für dich da, weil du mein Mädchen bist. Reiß mein Herz aus der Brust und vergrab's tief. Ich liebe dich, bis ich im Sack lieg. Und ich brauche kein anderes Mädchen. Nein, ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Leben. Mir fehlt die Luft zum Atmen. Ich kann diesen Druck nicht ertragen. Ich höre deinen Namen, während ich schlafe. Ich sage, diese Tage ohne dich sind die reinste Plage. Ich lasse dich in Ruhe und ich hasse mich nur selbst. Ich wollte hassen, wollte Geld und ich habe mich verstellt. Ich habe Weiber getroffen aus dem Internet. Aber Baby, heute weiß ich, du bist perfekt. Wir waren spazieren, während der Schnee im Winter fällt. Wir haben gestritten drüber, wie wir unsere Kinder nennen. Als mich noch niemand kannte, sagtest du zu mir, dass ich dein Star bin. Manchmal schätzt man etwas erst, wenn es nicht mehr da ist. Ich will dir eins sagen, ab diesem Tag, wo wir eins waren, wollte ich dich heiraten, doch die Wege trennten sich. Ich vermisse dich, doch ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Vielleicht seh ich dich nie wieder, mein Schatz. Ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich, mein Schatz. Ich vergieße eine Träne, ich schäme mich nicht. Ich bin immer für dich da, weil du mein Mädchen bist. Reiß mein Herz aus der Brust und vergrab's tief. Ich liebe dich, bis ich im Sack lieg. Und ich brauche kein anderes Mädchen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Leben.